Wie nun aus solchem Wust widersprechender geschichtlicher Nachrichten in den Forschungslaboratorien der Historiker die wirkliche Geschichte herausdestilliert wird, ist wohl eine interessante, aber keineswegs geheimnisvolle und schwierige Angelegenheit. Vor sich die brodelnde Masse der widersprechenden Berichte mischt der Forscher den Brei durcheinander, das heißt, er füllt zusammen, was einigermaßen an Daten, Ereignissen miteinander stimmt, gibt dabei entweder einer urkundlichen oder einer literarischen Nachricht den Vorrang der Glaubwürdigkeit und scheidet den Rest als unlauter und untauglich aus. Leider gehen die Meinungen der Forscher darüber, was in einem gewissen Falle denn nun als beachtlich angenommen bzw. als fehlerhaft ausgeschieden werden müsse, fast immer auseinander. Für einige Zeit behält daher dieser, dann jener Quellenforscher mit seiner Konstruktion die Oberhand. Diese immerwährende große Unsicherheit der Ergebnisse liegt, wie schon in der Fälschung der deutschen Geschichte betont wurde, begründet teils in der bisherigen scheinkritischen Methode, teils in der eigenartigen Natur der mittelalterlichen Überlieferung, die eben keine natürlich gewachsene, sondern eine umgefälschte, erdichtete ist. Solange in der Geschichtswissenschaft nicht diktatorisch bestimmt wird, das und das soll von nun an für ewige Zeiten recht sein, solange nicht das erneuerte Untersuchen der Quellenprobleme durch schwere Strafen untersagt wird, solange werden die Ergebnisse auftauchen und wieder dahin sterben wie die Eintagsfliegen. Die Ergebnisse können niemals eindeutig und fest werden. Dafür haben die Genossen der universalen Fälschungsaktion mit Fleiß gesorgt, indem sie zur Verschleierung der zahllosen Bruchstellen ihres Fantasiegebäudes ausgiebig zwei Mittel in Anwendung brachten: den absichtlichen Widerspruch und das absichtliche Dunkelmunkel. An manchen Stellen gelang es im Verlaufe der Aktion, das Ineinanderfügen der entsprechenden Namen, Ereignisse und Daten verhältnismäßig glatt, aber in den meisten Punkten war trotz größter Anstrengung die notwendige Kongruenz nicht zu erreichen. Hier half nur das billige Universalmittel, absichtliche Verdunkelung der Berichte. Dies Verfahren hatte aber zur Folge, dass an zahllosen Punkten der erdichteten Überlieferung sich der heilloseste Wirrwarr zu einem gordischen Knoten ineinander verschlang. Von einem solchen Höhepunkte der Verwirrung soll nunmehr die Rede sein. Rühren die folgenden Urkunden von Otto I. oder von Otto II. Her? Im vorhergehenden Kapitel haben wir bereits an Beispielen gekostet, wie echte Urkunden beschaffen waren, welche die mittelalterlichen Kanzlisten in den sattsam bekannten unbedachten Momenten aufs Pergament warfen. Hier wollen wir Urkunden anführen und besprechen, deren Eigentümlichkeit darin liegt, dass man nicht sagen kann, wer denn eigentlich der wirkliche Aussteller derselben ist, ob Otto I. oder Otto II. Mit anderen Worten, wir haben ein klassisches Beispiel des oben besprochenen absichtlichen Dunkelmunkels vor uns. Wir folgen Ficker im Beiträge zur Urkundenlehre Band 2, Seite 185. Gemeint ist die Urkunde ST 546. Mit Ausnahme der Datierung würde alles einer Urkunde Ottos I. entsprechen, welche aber wegen der Rekognition, also der Beglaubigung, spätestens 967 entstanden sein könnte. Nun folgt aber die Datierung 979 Oktober 27, wozu weder in Diktion 11 noch Imprimatur 2 passen. Das heißt, in Diktion Kaiserjahre passen nicht. Nehmen wir dagegen an, es sei 979 statt 969 verschrieben, so würde die Indiktion nur um eine Einheit zu gering sein, die Kaiserjahre aber würden passen, freilich nicht für Otto I., sondern für Otto II. Wäre dieser 969 in Deutschland gewesen, so läge gewiss nichts näher als die Annahme nachträglicher Datierung in der Kanzlei des Sohnes. War dieser aber damals beim Vater in Italien, so würde zwar das Actum Quedlinburg bei Beziehung auf die dorthin passende Handlung kaum große Bedenken erregen, Fickers allzeit bereite Erklärung durch nicht einheitliche Datierung, aber es wäre doch schwer abzusehen, wie man beim Zusammensein beider Herrscher dazu gekommen wäre, lediglich die Kaiserjahre des Sohnes zu nennen. Dazu kommen nun noch königliches Monogramm und königliches Siegel. Das könnte es nahelegen, dass Imprimatur II doch auf Otto den Ersten zu beziehen und anzunehmen, die Urkunde sei 963 in der Kanzlei des Sohnes in Deutschland ausgefertigt worden. Eine Annahme, welche auch darin eine Stütze fände, dass wenigstens 963 in der Kanzlei des Sohnes die Rekognition, wie hier, auf Ludolf für Wilhelm, gemeint ist der Kanzleibeamte, in der des Vaters aber auf Ludolf für Bruno lautet. Für 979 und in Diktion 11 würde dann freilich jede Erklärung fehlen. Stumpf und andere halten dieses Urkundenmonstrum für gefälscht beziehungsweise für durch groben Irrtum verunechtet, was man ihnen nachfühlen kann. Ficker hebt nun aber mit vollem Recht hervor, mag nun die Erklärung in dieser oder jener Richtung zu suchen sein, jedenfalls schien mir hier wieder einer der Fälle vorzuliegen, bei welchem mit Annahme der Fälschung am wenigsten etwas gewonnen zu sein scheint. Meine Vermutung fand sich denn auch insoweit bestätigt, als mir Volz, der das Original einsah, auf eine diesbezügliche Anfrage mitteilte, dass dasselbe grafisch ganz unverdächtig und von einer auch sonst ziemlich häufig auftretenden Hand geschrieben sei. Aufgrund der Erfahrung urteilt Ficker ganz richtig, das Stück kann unmöglich die Arbeit eines praktischen Fälschers sein. Denn im wirklichen Leben wäre ein Fälscher mit diesem grotesken Wechselbalg nicht weit gekommen. Noch mehr, er hätte sich ein derartiges Ding überhaupt nicht zusammengebraut, wenn er im Besitze seines klaren Verstandes war. Diese rätselvolle, angeblich praktisch gefälschte, aber auch nicht echte Otto-Urkunde steht nun aber nicht als vereinzelte Erscheinung da. Sonderbarerweise haben wir mehrere Otto-Diplome, von denen kein Mensch sagen kann, wer eigentlich der Aussteller ist, Otto der Erste oder Otto der Zweite. Im zweiten Band, Seite 134, kommt Ficker auf das Diplom ST500 zu sprechen. Stumpf hält das Original für unzweifelhaft echt, andere Forscher haben sich für Unechtheit entschieden. Es ist zunächst eine Urkunde Kaiser Ottos, und zwar des Ersten, da er auf Verwendung seines Sohnes, des Kaisers und seiner Gemahlin Adelheid, der Kirche zu Meißen angegebenen Zehnten schenkt. Dann folgt aber in diesem Diplom ein Satz, von dem Ficker betont, dass Otto der Erste unmöglich so von seinem Vater Heinrich sprechen konnte. Ist die Urkunde echt, so kann hier zweifellos nur Otto der Zweite sprechen. Das Schlussprotokoll aber weist wieder auf Otto dem Ersten. Das Signum kann beiden Herrschern entsprechen. Das Regierungsjahr kann nur das Otto des Ersten sein und führt auf 971. Wird als Bischof von Meißen Volkhold genannt, der erst 972 Bischof geworden sein soll, so erklärt sich das, wenn die Urkunde nicht schon 971 ausgefertigt ist.